Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Heute mal wieder am Samstag, den 20. August, erneut eine Folge und ja, tatsächlich gibt es morgen auch eine Folge. Die Rede heute ist von Polar Photo Editor. Einfache, leistungsfähige und professionelle Fotobearbeitung. Universal App, gratis, Versionsnummer 2.8.1 liegt vor, 12,2 MB groß, Deutsch, Englisch sind nur einige Sprachen, die unterstützt werden, erfordert mindestens iOS 9.0 oder neuer, hat bei 85 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,5 Sternen und es gibt In-App-Käufe, nämlich irgendwie Schalter alle Filter frei für 9,99 €. Es gibt verschiedene Sammlungen für jeweils 1,99 €. Es gibt noch irgendwie Professional-Modus oder irgendwie sowas für 14,99 € und dann noch irgendwas kann man entsperren für 4,99 €. Also wenn man das alles tatsächlich ausgibt, dann kommt man so grob geschätzt 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Dann wäre man mit 44 € dabei, ganz ehrlich, 44 € für eine App, wo man auch andere Apps wie Snapseed haben kann oder so. Das wäre es mir nicht wert. Das muss ich ganz klar so sagen. Für gratis oder zum Beispiel alle Filter nochmal freischalten, wenn man das haben will, für 10 € draufpacken. Ja, das kann man durchaus machen, aber die gesamten In-App-Käufer bezahlen oder ausgeben, das fände ich schon ziemlich heftig. Ich lese mal kurz die Beschreibung vor. Wird von der die meisten professionellen Fotografengruppen der Welt bietet Polar erweiterte automatische Verbessern, Werkzeuge und anspruchsvolle Filter, jedes Detail ihres Fotos zu bearbeiten. Komplettset von Farbmaskierung und Bürstwerkzeuge. Erstellen, anpassen und teilen Sie Ihre eigenen Filter. Mehrere lokale und Pinselanpassungen. Anpassbare Symbolleisten und Arbeitsbereich. Batch-Export mit Filter. Bilderverlängerung. Anpassungen umfassen. Farbe, Temperatur, Farbton, Vibrance, Sättigung. Licht, Dehaze, Belichtung, Helligkeit, Kontrast, Highlights, Schatten, Weiße, Schwarze, Diffuse, Detail, Klarheit, Schärfen und Denoise, Farbe und Luminanz, Vignette, Betrag, Höhepunkte, Rundheit, Linse, Distortion, horizontale und vertikale Perspektive, Wirkung, Franse, Pixelate, Lärmmenge und Größe, HSL, Farbtonsättigung, Helligkeit für 8 Farbkanäle, Kurven, Master, Blau, Rot, Grün Kanäle, Turning, Highlight und Schattenton, Tonausgleich, lokale Anpassung, Gradient, Radial, Farbmaskierung, Bürsten, zusätzliche lokale Tools sind Objektivunschärfe, Ausfransen und Invertzuckersirup. Invertzuckersirup, was soll denn das sein? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist der Google-Übersetzer am Werk gewesen. Kommt es mir so ab und zu vor. Also, ihr startet es, ihr ladet da ein Bild rein und dann könnt ihr das bearbeiten. Ich habe da nicht großartig was mitgemacht. Ich will da irgendwie einen Filter draufpacken oder ich will da eine Vignette draufpacken oder irgendwie ja Unschärfe arrangieren oder halt irgendwie sowas. Und dafür finde ich Polar sehr gut. Allerdings auch schon fast ein bisschen zu überkandidelt, weil das zum Beispiel für sowas Schnelles ist irgendwie das gratis Snapseed in meinen Augen besser geeignet. Wer aber wirklich so ein bisschen was Anspruchsvolleres machen will, der sollte vielleicht mal einen Blick auf Polar werfen. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.